hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Die internationale Solidarität! Wir danken allen, die heute hier waren. Wir schließen mit einem Lied ab, das so ein bisschen die Gemüter erhitzen soll und dass wir die Kälte aus den Gliedern wegnehmen und wegkriegen sollen. Und wir machen Ana Dammi Falastrini. على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.